Rainer und Axel. Eine Tragikomödie in drei Teilen. Teil 1. Rainer und Axel und die neue Anlage vom 10.07.2018. Das ganze Wochenende über hat unser Rainerle natürlich wieder jede Menge dummen Scheiß erzählt. Und verlässlich lässt sich die Brenzligkeit seiner Versorgungslage daran ablesen, mit welcher Intensität er streamt und wie gereizt und mürrisch und übellaunig er dabei ist. Sieht also insgesamt ganz gut aus. Aus dem gerappelten Maß an Flachsinn, den der Suppenkasper verlässlich produziert, wenn er wieder mal stundenlang den Quassel ungeölt laufen lässt, sticht folgende Aussage dann doch heraus. Zitat: Es gibt für mich prinzipiell auf der Welt immer einen Punkt beim Menschen, ab dem Punkt ich nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben will. Ich meine wirklich gar nichts. So, Zitat Ende. Was für ein Satz. Was für ein Blödsinn. Was für eine todtraurige Wahrheit. Wie jedes Mal, wenn Rainer versucht, komplexe Sachverhalte möglichst elegant und bedeutungsschwanger zu formulieren, verheddert er sich sofort in seinen Satzbauteilen. Damit ein richtig klassischer Rainer daraus wird, fehlen hier eigentlich noch die abgegriffenen Worthülsen, sowas wie »Ich bin Mensch der«, »War ich schon immer«, »Werd ich auch immer sein«, »Fakt ist«, die in den Satz gestreut sind wie Salz auf die Eier. Aber ohne ist ja auch schon bescheuert genug. Und traurig genug. Für unseren dicken, fetten Pfannkuchen ist es Standard, mit Menschen nichts mehr zu tun haben zu wollen. Früher oder später geht es ihm mit allen Menschen so. Eigentlich ist jede Form von Sozialkontakt für unseren Suppengmobu nur ein Prozess, an dessen Ende die erbitterte Feindschaft steht. Diese traurige Entwicklung erklärt die Speckmade kurzerhand zu einem Prinzip. Warum auch nicht? Sie wiederholt sich ja mit allerschönster Regelmäßigkeit. Egal wer es ist, unser Klopskopf erklärt ihn früher oder später zu seinem Gegner. Das jüngste Paradebeispiel für diese Entwicklung ist nun dieser letzte fette Abraummensch, der ihn auf den Plattformen seiner Wahl überflügelt, indem er sich einfach nur nicht wie das letzte Arschloch aufgeführt hat. Das findet Rainer zwar ungerecht und verstehen kann er das auch nicht. Ja, wie auch? Er kann doch grundsätzlich nichts verstehen. Aber immerhin kann er den Erfolg, wenn auch natürlich nicht neidlos, als Erfolg anerkennen. Und wenn Rainer Erfolg sieht, will er was davon abhaben. Dann findet er es fürchterlich ungerecht, dass das nicht sein Erfolg ist. Müsste es doch eigentlich sein. Er rafft es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Eine Verbindung zwischen ihm und dem anderen Specki gibt es, mal abgesehen von der Dummheit und dem daraus resultierenden grotesken Übergewicht, eigentlich nicht. Gab wohl auch ein paar Ehrenmenschen aus der Drachenbubble, die den anderen Fettsack ein wenig gehänselt haben. Aber der stand da wohl drüber oder was, keine Ahnung. Man kann sich ja nicht alles anschauen. Auf jeden Fall hat die andere Junkfood-Fressmaschine es wohl geschafft, souverän genug zu reagieren, um sich jetzt auf dem Weg zu 200.000 Abos zu befinden. Und zwar nach nicht mal 50% der Online-Zeit, die unser mädelfränkischer Oberspasut schon auf der Uhr hat. Aber weil er nicht anders kann, als neidisch die Nähe zum Erfolg zu suchen, nimmt Rainer per Video-Drunter-Kommentar Kontakt auf. Schreibt er einen anerkennenden Glückwunsch, ein nettes Grußwort? Haha, leider nein, leider gar nicht. Stattdessen nimmt er den herablassenden Tonfall der Lordschaft an, die dem Knecht erlaubt, näher zu treten. Denn wenn der Knecht will, dann bekommt er einen Gastauftritt in Rainers Lordformat. Ja, so formuliert Rainer das, so drückt er das aus. Der andere, der Erfolgreiche, der kann etwas bekommen, das unser Suppenguppmo ihm gnädigerweise zukommen lässt. Ist aber auch okay, wenn der andere da keinen Bock drauf hat, das kann der Specklord dann schon verstehen. Kann er natürlich nicht. Er kann ja grundsätzlich nichts verstehen, der dumme Knallkopf. Das sagt er nur so dahin. Er rechnet ja auch auf keinen Fall damit, dass dieser blutige Anfänger, dieser Internetsgrünschnabel, der erst ein knappes Jahr lang sein Unwesen treibt, in derselben Dunstglocke wie Rainer oder der dicke Berliner mit dem Gesicht, in diesem Höllenkreis aus Trash, Langeweile, Völlerei, Degeneration, Furzhumor, Leistungsverweigerung, unverdienter Arroganz und verhaltener Aggression. Statt nun aber das so großherzig formulierte Angebot des Gütelords zu akzeptieren, schlägt der andere hässliche Fressack das nicht nur aus, sondern macht das öffentlich. Statt also Rainer eine Nachricht zu schicken oder einfach gar nichts zu machen, hockt der andere Mostkopf sich vor die Kamera, um Rainer abzusagen. So machen die das alle, diese degenerierten Flitzpiepen. Wenn sie wem was zu sagen haben, reicht es, dass sie im Video den Namen des Adressaten erwähnen, der kriegt das dann schon mit. weil ja ohnehin jeder jedes Wort verfolgt, das von ihren fetten Lippen fällt. Dass das mit den Videoansagen dann tatsächlich knappt, liegt daran, dass ihr Publikum hauptsächlich aus genauso degenerierten Zinkern, Spitzeln, Zuträgern und Unruhestiftern besteht, denen es ein Hauptspaß ist, die asseligen Trash-Fettis gegeneinander aufzuhetzen, um mal wieder zu sehen, wie die schön die Beherrschung verlieren. Und wie sollte es anders sein? Rainer regt sich über diese Absage natürlich wieder fürchterlich auf. Nicht, weil er mal wieder einen Korb kassiert hat. Oh nein, ganz bestimmt nicht, das ist auf keinen Fall der Grund. Er hatte ja selber vorher gesagt gehabt, dass ihm das nichts ausmacht. Nein, der Grund ist natürlich, dass der andere Sack voll Scheiße ihm diese Absage in aller Öffentlichkeit reindrückt, sodass jeder es mitkriegt und Zeuge einer neuerlichen Demütigung wird. Rainer übersieht dabei geflissentlich, dass er diese Anrede von Privatpersonen in öffentlichen Videos oft und gern selber praktiziert. Dieses ganze arrogante Lausepack macht das zwar durch die Bank so, bei Rainer ist dieses Verhalten allerdings besonders ausgeprägt. Darüber hinaus gibt es ja gar keine Möglichkeit, anders als durch direkte Ansprache mit ihm in Kontakt zu treten, denn sämtliche Sozialmedien haben unseren Klopskopf ja inzwischen in hohem Bogen rausgeworfen. Egal, so oder so kaputt. Und diese öffentliche Erniedrigung vor Publikum reicht für Rainer, den anderen Fettsack nunmehr als Gegner zu sehen. Die Zinker, Spitzel und Aufwiegler in seinem YouNow-Chat können dann auch nicht aufhören, den Wunsch zu äußern, die beiden Mastschweine gegeneinander kämpfen zu sehen, was Rainer natürlich auch nicht verknusen kann. Am liebsten wäre es ihm, die ganze missliche Sache wäre nicht passiert. Er würde die gern vergessen. Also bemüht er sich, die andere Person zu vergessen. Er speichert sie als Ursache einer tiefen und natürlich ungerechtfertigten Kränkung seines empfindlichen Egos ab und versucht dann, nach allen Kräften Gras über die Sache wachsen zu lassen. Denn natürlich fühlt er sich wieder mal zu Unrecht düpiert und bloßgestellt. Andererseits gibt es aber kein echtes Fehlverhalten, das er dem anderen vorwerfen könnte. Um von Rainer gehasst zu werden, reicht es aus, ihm etwas nicht zu geben, das er gerne haben will. Also schwamm drüber über die ganze dumme Angelegenheit und sich mit irgendwas Schönem ablenken. Irgendwas, das unserem dicken Dorfdulli das Gefühl gibt, was richtig gemacht zu haben und bewundert zu werden. Seine tolle neue Anlage zum Beispiel. Als damals das Konfirmationsgeld eingesammelt und gezählt wurde, als die erste eigene, größere Anschaffung möglich war und man sich entschied, entweder ein Moped oder eine Anlage zu kaufen, wurde über die Komponenten dieser Anschaffung auf dem Schulhof so manches pseudo-informierte Gespräch geführt. Da ging es nicht so sehr um technisches Know-how oder tatsächliche Beschaffenheit möglicher Komponenten. Da ging es einfach darum, in der Peer Group diejenigen Teile festzulegen, deren Anschaffung als Erfolg, deren Besitzer als geile Hunde gelten würden. Herkules musste es sein. Wer dann auf Piaggio dahergemürt kam, konnte gleich wieder kehrt machen. Rainer redet über seine Anlage in genau dem Tonfall und genau dem Vokabular und mit genau demselben Sachverstand und derselben Absicht wie Weiland die Konfirmanden auf dem Schulhof. Es hat sich nichts geändert. Der Leib ist gewachsen und aufgequollen und hat sich an allen Ecken und Enden ins Arschhafte verzerrt. Das Hörn aber ist nicht mitgewachsen, hat sich nicht entwickelt, ist verkümmert geblieben. Fairerweise sollte aber angemerkt werden, dass das Spatzenhirn bei aller Verkümmerung die rasante Entwicklung des Körpers Richtung Arschgebirge gar nicht vollziehen musste. Im Koppe war Rainer immer schon ein Arsch. Auspacken den Scheiß, einen stinkenden Haufen dummes Zeug darüber aufeinander sabbeln, dann sofort Stream an und das Ganze nochmal. Da sitzt der Schuldenlord und hat Oberwasser, denn er hat sich ein teures Spielzeug gekauft, das er sich eigentlich nicht leisten kann. Und beteuert dutzende Male, wie genial und großartig es sei, dieses Spielzeug zu haben. Besonders der Subwoofer hat es ihm angetan. Den demonstriert er gleich ein Dutzend Mal. Dass sein arg malträtiertes Mikro diese Demonstration einfach nur in stumpfes Dröhnen verwandelt, kriegt er nicht mit. Stattdessen prahlt er mit der unglaublichen Leistungsstärke des Lautsprechers, den man noch viel, viel, viel weiter aufdrehen könne. Schnell stellt sich dabei heraus, dass der Gemüsesuppenbazi tatsächlich der festen Überzeugung ist, die Leistung des Lautsprechers sei dadurch zu steigern, dass man möglichst viele Lautstärke-Drehregler einbaut. Die kann man ja dann alle bis auf 11 drehen, dann geht die Rumba aber richtig los. Immerhin hat ihm dieser Lautsprecher schon mal eine Scheibe demoliert. Dass das nicht der Stärke des Lautsprechers geschuldet ist, sondern der Baufälligkeit seines Albtraumhauses, kriegt unser Prallsack natürlich nicht in sein Spatzenhirn. Es bleibt zu hoffen, dass der wummernden Kraftfabrik eine ähnlich kurze Halbwertszeit vergönnt ist wie der beklagenswerten Alexa. Und hoffentlich passiert bald das nächste persönliche Debakel, über das Rainerle sich dann mit einem weiteren uninformierten Fehlkauf hinwegtrösten muss. Der Tragikomödie zweiter Teil. Rainer und die Strikes von Excel am 25.07.2018. Bumsti ist ganz doll böse. Und zwar auf diesen anderen fetten Madenmann mit der Mötchenstimme, mit dem er sich neulich schon in einem Anfall winklerscher Neidwut herumgestritten hat. Und der hat jetzt Videos vom dicken fetten Pfannkuchen sperren lassen, was unserem Prallo eine offizielle Verwarnung eingetragen hat. Obwohl die beiden Butterkugeln vereinbart hatten, sich keine Videos wegsperren zu lassen. Unerhört. Darüber regt unser Klopskerl sich jetzt maßlos auf. Heißt, eigentlich nicht so richtig. Er kann vorher noch erklären, warum man den Greenscreen hinter ihm noch sieht und warum es in seiner Bude so dunkel ist. Und er kann erstmal seinen derzeitigen Lieblingstrick vorführen, langsam die Patschehändchen zusammenklatschen lassen. Man muss nicht erst die Riehstreams eines gewissen Bergdeutschen frequentieren, um dabei unwillkürlich an einen fetten Seelöwen zu denken, der vor dem Zoopublikum die Flossen zusammenpatscht, weil es dafür Leckerchen gibt. Wenn man allerdings jedes Mal, wenn die Wurstfingerchen gegeneinander patschen, dabei Seelöwengeräusche imitiert, wird der Anblick dieses hochnotpeinlichen Getus schon ein wenig erträglicher. Im Repertoire der Schmalztonne ist diese Geste für den Fall der Fälle, dass er sich mal im Recht fühlen darf und seine Überlegenheit dem Gegner gegenüber zum Ausdruck bringen will. In diesen seltenen Genuss kommt der Qualemann freilich nur, indem er sich irgendein völlig unbedeutendes Detail einer Auseinandersetzung herauspickt, wie in diesem Fall eine Randbemerkung des anderen Beppos, und sie zum zentralen Punkt des Konflikts aufbläht. Eine Taktik, die von minderbemittelten Kindsköpfen »Hallo Kuchen-TV, du dumme Fotze!« verwendet wird. Teils, weil sie sonst niemals eine Auseinandersetzung gewinnen könnten, teils auch, weil sie nicht in der Lage sind, Wichtiges von Unwichtigem sicher zu unterscheiden, weil das Abstraktionsvermögen halt schwer im Argen liegt, während das ganze Jahr über im Oberstübchen der Hahn auf Sparflamme gedreht ist. Und beim Suppengumbo ist natürlich im Koppe nichts los, außer des sattsam bekannten hüpfenden, lärmenden Schellenaffens. Deshalb kapiert er auch nicht, warum der andere Beppo ihm die Videos gemeldet hat, obwohl er den betreffenden Tweet sogar einblendet. Der besteht aber aus mehr als 12 Wörtern, also hat unser Suppengmobu ihn wohl nicht gelesen und sicher nicht verstanden. Der Beppo mit der Mötchenstimme fühlte sich von Rainers selbstherrlicher Redeweise wohl herausgefordert. Weil der Arroganzlord ihm großspurig versichert hat, er könne ihm gar nichts, hat er rasch mal das Gegenteil bewiesen. Dieser simple Zusammenhang geht natürlich nicht in Schmalzaffes Spatzenhirn, wie ja auch der eigentliche Kern der ganzen Auseinandersetzung viel zu einfach und banal ist, als dass der Selbsterkenntnislord ihn je begreifen könnte, dieser arme, dumme Knallkopf. Als die andere Fettbämme klein und unbedeutend war, hat der Lord ihn brüsk abgewatscht. Jetzt ist er aber unversehens erfolgreicher geworden als sein Vorbild und unserem eitlen Döskopf bleibt darauf nichts anderes übrig als die sattsam bekannte Neidwut. Wer selbst nichts hat, gönnt auch anderen nichts. Ein Zusammenhang, der einem Kinde klar sein könnte. Und weil diese Neidwut in jeder Begegnung mit dem schlitzäugigen Fressklötsch ganz klar zutage trat, tritt der andere Schwabbel jetzt halt zurück. Immerhin hat unser Döskopf durch Schaden zwar nicht klug, aber immerhin konditioniert geworden, inzwischen einsehen müssen, dass Neidwut ihn nicht weiterbringt. Also greift er zum zweiten und schon letzten Pfeil in seinem spärlich gefüllten Kopfköcher und stellt sich als ein armes, unverstandenes Opfer hin, das völlig grundlos zum Ziel böswilliger Angriffe wird. Er hat doch nichts gemacht. Ja, sicher, er hat den anderen Beppo beleidigt, aber da war der doch noch ganz klein und unbedeutend, dann ist das doch ganz was Andreas. Wer weniger als 10.000 Abos hat, der darf halt nicht mit respektvoller Behandlung rechnen. So sieht's aus in der verseuchten Nuklearwüste, die bei unserem Knallkopf da gähnt, wo normale Leute die sozialen Umgangsformen aufbewahren. Nur damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Die Angriffe der anderen machen ihm ja überhaupt nichts aus. Auch die Videos auf seinem YouTube-Kanal sind ihm ja völlig Schnuppe. Hier ist er sogar ehrlich. Die Videos sind Bumsti tatsächlich völlig egal. Es geht ihm nur um die magische Abozahl, dieses paar und 70.000, die da schwarz auf weiß stehen und deren Entwicklung er täglich observiert. Und weil für ihn der Zahlenraum jenseits der 100 nach wie vor unwegsames, ja vermintes Neuland ist, bedeutet das richtig harte Arbeit für unseren dummen Knallkopf. Diese Zahl ist ihm nicht egal. Deshalb braucht er den Kanal. Würde die in seinem Leben fehlen, hätte er ja keine Gelegenheit mehr, andere Nutzer zum virtuellen Schwanzvergleich aufzufordern und wäre auf die Erbärmlichkeit der stinkenden Schrumpelnille angewiesen, die in der traurigen Realität zwischen seinen Krautstampfern bamselt und die er schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Dass die virtuelle Nille der anderen Fressmaschine inzwischen dicker und größer ist, macht unseren Prallo tatsächlich wütend. Aber wütend darf er darüber nicht sein. Er ist das arme Opfer in dieser Auseinandersetzung und nicht etwa ein arroganter, dummer Neidhammel. Denn sonst könnte es gut passieren, dass die anderen YouTuber diese grauen Eminenzen im Leben unseres Knallkopfs nicht für ihn Partei ergreifen. Denn natürlich geht sein dummer Klüterkopf fest davon aus, dass alle anderen YouTuber mit angehaltenem Atem den Nille-Vergleich der beiden Fettsäcke verfolgen. Er ist schon richtig gespannt darauf, wie die jetzt wohl reagieren werden. Das ist der eigentliche Grund für die ganze traurige Inszenierung. Opferprallo bettelt mal wieder um Solidarität. Den anderen Beppo als ehrlosen Lügner hinstellen, sich selber umständlich rauswieseln und dann nur noch ein wenig Geduld, bis Eiblali ein Video darüber macht, was für ein ehrloser Geselle dieser schlitzäugige Mondaffe ist und was für ein bewundernswerter Ehrenmann das Reinerle. Damit die Dramatik nicht zu kurz kommt und wohl auch, weil die Neidwut zum Ende der ganzen zähen Inszenierung sich doch nicht mehr recht im Zaum halten lässt, prügelt der Qualemann sich selbst zum Ende des Videos noch ein wenig in Rage und patscht sich die Wurstfinger vor den hohlen Arsch, den er als Gesicht führt. Und ganz zuletzt geht's nochmal mit ihm durch. Dann muss die Neidwut raus, dann wird nochmal haltlos gedroht. Wenn der andere Fressklötsch die Meldung nicht rückgängig macht, dann... Ja, was dann? Der Folgesatz verschwindet in den Trümmern der rheinischen Worthülsen. Sogar zum Drohen ist er zu dumm, der arme, dumme Knallkopf. Der Tragikomödie vorerst letzter Teil. Rainer und sein Verhandlungsgeschick beim Streit mit Excel. Vom 4.8.2018. Die Sonne scheint auf den Kehricht in der Schanze, der Gestank ist zum Viehverrecken, also trudelt Bumsti von Schmeißfliegen umsummt japsend ins Freie. Er weiß nicht, wie spät es ist, also muss er uns die Uhrzeit vortragen. Angesichts der in der Sonne brutzelnden Sperrmüllhalde versteigt er sich zu der spontanen Lüge, es sehe gut aus, schließlich habe er gestern herumgewergelt, die haltlose Lügenbacke. Dann wuchtet er seine Abrissbirne von Arsch auf die bemitleidenswerte Bierzeltgarnitur, die ihm als Gartenmobiliar dient, um sich über den Sachverhalt auszulassen, dass dieser andere Fressklötsch, der Sperrmüllmensch mit der Mötchenstimme, damit droht, ihm seinen YouTube-Kanal dicht zu machen. Die Gründe sind bekannt. Man muss den ganzen erzlangweiligen Scheißdreck aus Eitelkeit, Arroganz und der menschlichen Widerlichkeit zweier widerlicher Quasi-Menschen nicht nochmal aufrollen. Interessant ist es aber, die Dysphorie anzuschauen, die bei dem dicken, fetten Pfannkuchen als Verhandlungsstrategie durchgeht. Wenn Rainer sich nicht an etwas erinnern kann, dann hat es nicht stattgefunden. Keine Ahnung, ob er damals zu dem kleinen Fressklötsch garstig war, ist so lange her und er war zu so vielen kleinen Fressklötschen garstig. Weiß unser Suppengombo nicht mehr so genau, also soll der Fressklötsch sich nicht mal so haben, da war doch gar nichts. Wenn Rainer zu allen garstig ist, hat der Fressklötsch keinen Grund beleidigt zu sein. Er wurde doch behandelt wie alle anderen auch, wieso soll das denn jetzt unfair sein? Die Stichhaltigkeit dieser beiden ersten Punkte nicht einzusehen, ist arrogant und anmaßend. Der Fressklötsch soll man nicht glauben, er sei was Besonderes. Er war halt ein unbedeutender kleiner Arsch und unser Speckbeppo hat ihn abgewatscht, wie alle anderen auch. Wenn Rainer sich daneben benimmt, ist das verständlich. Wenn andere dasselbe tun, ist es ekelhaft. Als Fressklötsch selber berühmt war, hat er bei der erstbesten Gelegenheit den Spieß kurzerhand umgedreht und unseren Suppengmobu genauso niederträchtig abgewatscht, wie der das vorher gemacht hat. Findet unser Suppengmobu natürlich asozial, was der andere sich leistet. Das kann er doch unmöglich auf sich sitzen lassen, das muss man doch verstehen. Bezeichnend für unser Schmandsäckchen, dass ihm die Inkonsequenz gar nicht auffällt. Denn Regeln gelten für ihn selber grundsätzlich nicht. Er steht immer jenseits jedes Vergleichs, er ist was Besonderes. Dass genau diese Annahme ihm den Hass aller anderen Menschen beschert, kriegt er natürlich nicht in sein kapottes Spatzenhirn, der arme, dumme Knallkopf. Und als hätte er mit dem haltlosen Sermon, der ihm da eben aus der Fressluke gequollen ist, noch nicht genug Schaden angerichtet, bezeichnet unser Krapfenkopf die Strikes als respektlos. Ja, wenn andere sich so benehmen wie er, dann sind sie respektlos, du kriegst die Tür nicht zu. Dass Bumsti aus dem heillosen Trümmerhaufen, den er da hat, Wo andere ihren Wortschatz aufbewahren, den passenden Begriff wählt, um Verhalten zu beschreiben, muss als Zufallstreffer gewertet werden. Respektlos ist das ja auch nicht etwa, weil es den Umgangsformen normaler Menschen krass zuwiderhandelt. Drauf gepfiffen, das tut dieses Packvolk doch sowieso den lieben langen Tag lang. Einer wie der andere, mit einer Beharrlichkeit, die zum Himmel stinkt. Nein, respektlos ist es, weil der Schmalzpaukenspieler damit unseren Suppengmobu Lügen gestraft hat. Unser Schandsack war nämlich der Ansicht, die Sperrung sei unmöglich und hat sie deshalb verboten. Zum Schluss betont Schwibschwabbel nochmal, dass er natürlich beileibe kein Idiot und auch absolut schuldlos sei. Zwei der ganz zentralen Lebenslügen des mädelfränkischen Schmalzorks, die nur deshalb keine Lügen sind, weil er sie inzwischen selbst glaubt. So oft musste er sie sich vorbeten. Moment mal, er hat aber doch Content geklaut. Ja, aber doch nur, weil der Fressklötsch es zu weit getrieben hat. Das ist dann was, Andreas. Da stellt der Mettler sich selbst einen Freibrief aus. Das ist dann okay. Dass dieser ganze erzbescheuerte Blödsinn, den unser Spatzenhirni für eine logische Argumentationsführung hält, also auf nichts anderem basiert, als auf seiner eigenen heillos kapotten Gefühlslage, das bleibt ihm aufgrund eben dieser Verfangenheit in der eigenen heillos kapotten Gefühlslage schier unbegreiflich. Und es würde Wochen dauern, ihm das erklären zu wollen. Wochen und eine Engelsgeduld. Denn man würde immer wieder aufs Neue unterbrochen werden und müsste sich den ganzen utopischen Schwachsinn immer wieder von vorn anhören. Auch in diesem Video fängt Mastarsch nochmal von vorn an zu erklären, warum Fressklötsch die Ausfälle unseres Schmalzkaspers wie ein Mann tragen solle, er selber dergleichen aber nicht nötig hat, und warum dieses gerüttelte Maß an Selbstherrlichkeit und Unverstand logisch sei. Die anderen können nicht einstecken, das ist das ganze Problem. Weil unsere Arroganzkanaille das aber so gut kann, soll der Fressklötsch die Streiks gefälligst rückgängig machen. Als Gegenleistung erhält er dann... Weiß unser Speckbeppo auch nicht so recht. Er bietet erstmal eine Beleidigung an, bis ihm was Besseres einfällt. Dieser ganze erbärmliche Sermon zeigt wunderbar, warum unser dicker, fetter Pfannkuchen nicht verhandeln kann. Er kriecht und kriecht es ums Verrecken nicht in sein Spatzenhirn gerendert, dass zu Verhandlungen immer zwei gehören, Leistung und Gegenleistung. Eine Gegenleistung hatte und hat der Schandsack aber nicht in petto, hatte er noch nie. In all den wunderbaren Jahren hat unser Mädelmongo noch genau nie irgendwas für irgendjemanden getan. Keine Gefälligkeiten, kein Entgegenkommen, nichts. Er ist der watschelnde, japsende, fressende Beweis für die Unrichtigkeit linker Narrative, die den Underdog in die Heldenrolle drängt. Denn nur weil einer arm und benachteiligt und unterdrückt ist, wird er davon nicht geduldig, großherzig oder edelsinnig. Im Gegenteil, er wird neidisch, verbittert und aggressiv davon. Aber unserem Suppengmobu wurden solche Geschichten von edelsinnigen Opfer widriger Umstände von klein auf in den armen, dommen Knallkorb gehämmert. Also hält er sich selbst inzwischen für die Großherzigkeit in Person und denkt, es sei doch jetzt wirklich allerhöchste Zeit, dass die anderen auch mal was für ihn machen. Dass in dieser Situation er selber nichts anderes als ein Bittsteller ist, der an die Gnade und Großherzigkeit eines anderen appellieren sollte, kann er schlicht nicht einsehen, der hageldomme Knallkorb. Lieber erklärt er dreimal hintereinander, dass er doch im Recht und die anderen respektlos sind. Respekt ist ein deutliches Schlüsselwort, wenn man den ganzen Blödsinn irgendwie mit Sinn füllen will. Denn der YouTube-Kanal ist ja keine Einnahmequelle für den arbeitsscheuen Daddelsack. Seine Videospiele kann er ja weiterhin hochladen und die werden auch weiterhin keine Sau interessieren. Es geht ihm nur um die Abozahl, diesen Maßstab, an dem unser Prallo die Wertigkeit seiner Mitmenschen abmisst. Dass noch jeder Müllmann, der ganz ohne YouTube-Kanal einfach täglich seine Pflicht tut, ein wertvollerer Mitbürger ist, als all diese madenscheinigen Mistböcke mit ihren Vlogs und Pranks und Let's Plays zusammengenommen, wird er nie verstehen, der arme, domme Knallkopf. Immerhin geben ihm seine gottverdammten 75.000 Abos ja das Recht, sich aufzuführen, wie ihm beliebt. Da muss dann jeder nicht nur Verständnis für jede seiner Unartigkeiten haben, sondern ihm darüber hinaus noch Respekt dafür zollen. Kannst du dir echt nicht mehr ausdenken. Für den Fall der Fälle, dass der Fressklötsch das Verhandlungsangebot nicht akzeptieren sollte, nimmt unser Mistbommel also noch schnell ein Video auf, in dem er sich sehr authentisch und aufrichtig für die 75.000 Abos bedankt. Halt, nein, darum geht es eigentlich nicht. Es geht nur um folgenden Satz, Zitat: Wir hatten die 75 schon und ich denke, wir werden die 75 auch wieder erreichen. Aber da wir sie jetzt bereits erreicht hatten, werde ich mich so verhalten, als hätten wir sie. Zitat Ende. Der Kanal mag tatsächlich verschwinden. Dieses Video wird bleiben. Das lädt der kapotte Kloppy dann einfach auf dem neuen Kanal hoch und wird sich entsprechend weiter benehmen wie die Axt im Walde, denn er darf das. Er hatte mal 75.000 Abos. Ansonsten gilt, dass man ihn in der Geburtstagswoche bitte in Ruhe lassen soll, weil er da seine Ruhe haben will. Ja, Pustekuchen. Oder wenigstens Luftkuchen. Der eine Kuchensohn, der die Kindertorte bis auf den Balkon geschleudert hat, wo inzwischen vermutlich die dritte Generation Schmeißfliegen aus den Eiern gekrochen kommt, der darf sich von mir aus was auf diese Leistung einbilden. Es fand sich ja wohl eine bunte Mischung aus Spasten, Besowskis, Brüllaffen und erlebnisorientierten Jugendlichen der Kategorie B an der Schanze ein, die unserem Klopskloppi die Absicht antrugen, mit ihm auf die Vollendung 29 zölibatärer Jahre anzustoßen, bis dann die Staatsgewalt erschien. Aber als sei nichts gewesen, erscheint Bumsti schon am nächsten Tag untermalt von Rauch und Feuer auf dem Hof. Nicht im Bild der Müllhaufen. Stellt sich breitbeinig hin, so dass er aussieht wie eine aus Dummheit gegossene Glocke mit einem hässlichen Mostkorb obendrauf und erklärt sich mit bockiger Nöhlstimme mal wieder für unbesiegt. Die Verhandlungen sind inzwischen völlig eingestellt worden. Stattdessen ergeht an den Fressklötsch kurzerhand der Befehl, die Streiks ungeschehen zu machen. Weiterhin kündigt Rainerle an, aus dem Feuer zu entstehen wie der Phönix, deshalb Drachenphönix. Wie man Hauptwörter zusammensetzt, bekommen Kinder in der 5. Klasse erklärt und kapieren meist auf Anhieb, wie das funktioniert mit dem letzten Wort, dass also ein Schmalzbommel eine besondere Sorte Bommel ist und nicht eine besondere Sorte Schmalz. Aber dieser Schmalzbommel ist ja viel zu beschäftigt damit, seine beklagenswerte Version einer bedrohlichen Körperhaltung einzunehmen und seine Stimme gefährlich klingen zu lassen, als dass er sich groß darum kümmern könnte, welche Satzbruchstücke da aus dem arschlochig verzerrten Schnütchen auf den Hof gedrückt werden. Er glaubt zwar nicht, dass er diesen neuen Account lange nutzen wird, aber zur Sicherheit gab's dann im Abendstream nochmal erwähnt Drachenmagie zu bestaunen. Für fast eine Stunde gab Bumsti sich wirklich alle Mühe, ganz gelassen und heiter auf das Aus seines Kanals zu reagieren und vorzugeben, er habe sich mit diesem unabwendbaren Schicksal bereits abgefunden. Denn wenn unser Suppengmobu jetzt erfolgreich den Eindruck vermittelt, er nähme das Kanal aus einfach hin, dann würde es nicht passieren. Magie. Es passiert immer das Gegenteil von dem, womit man rechnet. Sicherlich erinnert sich noch jeder gut an die Mötchen, die vor Rückgabe der Deutscharbeit damals versicherten, sie hätten sicherlich eine 5, um dann ganz überrascht die 2 zu quittieren. Auf diesem Niveau magischen Denkens ist unser Prallbüdel hängen geblieben. Das gab's gestern Abend zu bestaunen. Auch wenn das Aufrechterhalten dieser Charade ihn gehörig Nerven kostete, das Ritual konnte er gerade noch beenden, bevor er dann im TS sein Mütchen kühlen konnte. Und das Schlimmste ist noch, dass er vermutlich Recht behalten wird und ein gewisser Bergdeutscher sich verfrüht dem hemmungslosen Trunk hingegeben hat, als er vom Kanal aus Kunde bekam. Und die nahezu manische Selbstherrlichkeit, mit der die 29-jährige Jungfrau mit 5-stelliger Schuldensumme in den Trümmern des Albtraumhauses das Fortbestehen seines Kanals feiern wird, wird nur sehr schwer erträglich sein. Wenigstens wird es ihm neue, erbitterte Feinde schaffen. Und natürlich darf geschossen werden. Gott verdomme!